Hallo Mutter Beimer, aufstehen. Oh, ich bin total fertig. Um diese Zeit? Hast du dich wieder mit den Puppen von der Sesamstraße rumgetrieben? Wer war's denn diesmal? Oh, ich glaube, es war Ernie, aber ich kann mich echt nicht erinnern. La, ich hab gevögelt. Mit Mutter Beimer hab ich gevögelt. Die ganze Nacht gevögelt. Ja, das hab ich wohl. Was hast du? Das darfst du nicht weiter verraten. Ich hab mit Mutter Beimer gevögelt. Aber nicht verraten. Niemand verraten. Okay? Okay. Glaubst du, Ernie erzählt das weiter? Quatsch. Das wäre mir aber auch peinlich, sowas. Naja, höchstens Krümelmonster. Was? Krümelmonster? Nachher will der auch noch in mein Bett. Das haarige Monster. Also nichts verraten. Nein, nein. Aber ich gehe jetzt auch mal zu Mutter Beimer. Und ich rutsch mal rüber. Aber...